Warum schreibe ich so ausführlich über Ekstase und spreche darüber? Weil wir sie brauchen, um uns mit unserer wahren Größe rückzuverbinden. Weil wir nur aus dieser inneren Kathedrale der Freiheit heraus die bestmöglichen und würdevollsten Wahlen für unser alltägliches Leben treffen können. Ein Mensch, der diese Großartigkeit lange nicht mehr gefühlt hat, der beginnt immer kleinherziger zu denken und zu handeln. Interessanterweise war es den organisierten, monotheistischen Religionen ein sehr wichtiges Anliegen, alle heidnischen Rituale quasi einzusacken. Denn ein Mensch, der seine eigenen Wege in die Ekstase kennt, der muss sich Gott nicht von anderen erklären lassen, während er auf einer harten Holzbank sitzt. Er findet Licht, Freiheit und Freude in sich. Ein Mensch mit einem natürlichen Zugang zu jener Großartigkeit, der ist nicht mehr durch andere kontrollierbar. Der wird geführt von innen heraus. Falls du ein Kirchgänger bist, versteh mich bitte nicht falsch. Ich respektiere deinen Glauben und ich verneige mich aufrichtig vor jedem Priester, der verstanden hat, dass es nicht darum geht, Menschen etwas von der Größe Gottes zu erzählen, sondern sie an das Licht in ihrem Innern zu erinnern. Hier, in unserem Herzen, in dieser Kathedrale des Lichts in uns, erwartet uns wahrer Reichtum. Wenn wir hier sind, hier drin, wissen wir, wer wir wirklich sind. Und wenn wir wissen, wer wir wirklich sind, dann sind wir erfüllt. Mehr ist das. Wir quellen über von Vertrauen, von Freude, von Liebe. Wenn wir von hier innen zurückkehren in unsere normale Welt, dann geht es gar nicht anders. Wir müssen einfach großzügig teilen. Unsere wahre Natur will nichts bekommen, sie will geben. Sie will nicht geliebt werden, sie will lieben. In unserer Kultur gibt es viel zu wenige saubere, geschützte Räume und Wege, um Ekstase zu erfahren. Ja, wir haben die Technokultur, wir haben den Suff und wir haben die härteren Drogen, aber das reicht nicht aus. Denn wenn wir den würdevollen und geschützten Zugang zu unserer inneren Größe verlieren, dann mutieren wir zu geistigen Zwergen. Wir fühlen den Verlust und wir versuchen dann, ihn durch äußere Größe zu kompensieren. Das größte Auto, den größten Schwanz, das tollste Auto. Wird das Jupiter-Prinzip nicht gesund integriert, zeigt es sich in Arroganz und Völlerei, in Fettsucht oder in Prunksucht. Oder wenn du den pseudospirituellen Autobahnabzweig genommen hast, im Erleuchtungswahn und nervendem Missionieren. Wahre Größe bläst nicht auf. Sie lässt deine Augen leuchten und ansonsten macht sie dich still. Denn es ist eben nicht deine Größe, auf die du irgendwie stolz sein könntest. Es ist die Größe des Lebens. Das Schöne ist, das Faszinierende ist, diese Größe kann von jedem Menschen erfahren werden, völlig unabhängig, wie kindisch oder reif seine Persönlichkeit ist. Wir werden sie eben nur sehr verschieden interpretieren. Ein kleines, narzisstisches Arschloch wird gar nicht anders können, als es persönlich zu nehmen, wenn ihm das Leben in jene innere Kathedrale der Großartigkeit katapultiert. Er wird zurückkehren und sich auserwählt und besonders fühlen. Und ein Mensch, der niedrig von sich denkt und noch nicht bereit ist, seinen Selbsthass loszulassen, der wird die Größe auf etwas Äußeres projizieren müssen, auf Gott, einen Engel oder eben einen Guru. So haben wir seit ewigen Zeiten diese polaren Schauspieler am Laufen. Einer sitzt auf dem Thron und denkt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, es zu haben, und Hunderte sitzen davor und bewundern ihn dafür. Der Punkt ist, niemand hat es. Niemand kann es haben. Es ist viel zu groß. Doch wir alle sind es. Wir alle sind ein wunderbarer Ausdruck der Größe des Lebens. Religio hat ursprünglich nichts mit einer organisierten Religion zu tun. Es ist die Rückverbindung mit der Quelle des Lebens in uns. Das Zeitalter der Vernunft hat zu Recht die antiquierten und dem Menschen in seiner Entfaltung begrenzenden Überzeugungen der Religion in Frage gestellt. Doch wenn der Mensch gleichzeitig die Wege vergisst, auf denen er die innere Kathedrale betreten kann, dann verarmt er geistig und er verrennt sich im weltlichen Größenwahn. Doch die Seele sucht weiter. Sie will und sie muss sich ausdehnen und das wird sie. Wir werden, da bin ich mir absolut sicher, eine Kultur erschaffen, in der es selbstverständlich sein wird, bereits Kinder im Kindergarten an die Größe in ihnen heranzuführen. Und zwar ohne, dass sie dafür etwas glauben müssen. Wir werden so groß sein, sie ihre eigenen Erfahrungen machen zu lassen und sie selbst zu interpretieren. Wir werden zusammenkommen, uns friedvoll und interessiert über unsere verschiedenen Glaubenssysteme austauschen und dabei in unseren leuchtenden Augen dieselbe Quelle erkennen. Wir werden Zeiten erleben, in denen der Mensch nicht nur in Ausnahmefällen, sondern kollektiv seine wahre Größe erkennt und so zum ersten Mal in der Lage sein wird, das Paradies, in dem er bereits lebt, wertzuschätzen. Und wir werden diese innere Größe durch unsere Taten im Außen feiern. Halleluja! Umsetzungsimpulse. Genieße die geführte Meditation auf dem Berg deiner Seele. Du findest sie im Downloadbereich auf der Webseite. Prinzipiell ist für dieses Entwicklungsprinzip alles gut, was deinen Geist erhebt. Tauche intensiv ein in große Visionen. Höre immer wieder erhebende, sakrale Musik, zum Beispiel Beethovens 9. Symphonie, Filmmusiken von Hans Zimmer oder die Musik von Lisa Gerard. Mache Atemarbeit, wie zum Beispiel die Quantum Light Breath oder das holistische Atmen. Setze dich intensiv mit deinem eigenen Glauben auseinander. An was glaubst du? Gibt es etwas Größeres als dich? Existiert eine schöpferische Quelle des Lebens? Begebe dich in Gebet und Kontemplation. Rufe den Heiligen Geist des Lebens an, sofern du an ihn glaubst. Genieße den Aufenthalt in großen Kathedralen. Du kannst dieses Entwicklungsprinzip stärken mit Hilfe von Tai Chi, Ausdruckstanz und Bioenergetik nach Wilhelm Reich. Ebenso mit heiligen Ritualen, Gottesdiensten oder Singen im Chor. Mach große Reisen oder Kreuzfahrten. Besuche antike Plätze in Rom, Athen. Halte dich an luxuriösen Plätzen auf, zum Beispiel in einem Fünf-Sterne-Hotel. Schau Monumentalfilme wie zum Beispiel Königreich der Himmel oder Bibelverfilmung. Betrachte bombastische Inszenierungen im Theater oder in der Oper, zum Beispiel Wagner. Beschäftige dich mit alten Mythen, zum Beispiel den griechischen Heldensagen. Besuche römische Bäder, zum Beispiel in Rom oder hier in Deutschland in Baden-Baden. Male mit Öl großzügig und frei auf großen Leinwänden. Und vollziehe so oft wie möglich großzügige Handlungen.